Abschnitt 47 aus die Onyxschale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyxschale von Victor Aboutin. Das Sonett. Ich hatte das alte italienische Sonett zu Ende gelesen. Schaudernd schloss ich die Augen und lehnte mich im Stuhle zurück. Dann gab ich das Buch dem Professor zurück und sagte: Das ist das Keuschste und Heiligste, was ich je las. Es ist wie der Gesang eines ganz jungen Engels vor Gottes Thron, eines jungen Engels, der zum ersten Male die goldenen Saiten der großen Harfe greifen darf. Zögernd und doch voll Zuversicht. Welch Minnesänger hat dieses Lied auf die reinste Frau geschrieben? Der Professor antwortete mir: Dieses Gedicht wurde von dem Hofpoeten der Gonzaga geschrieben, als er wegen Wuchers im Gefängnis saß. Er schrieb es auf die venerische Mätresse seines Fürsten und hoffte dafür, die Freiheit zu bekommen. Die Freiheit erhielt er nun zwar nicht, aber man schickte ihm als Dank einen kalten Kapaunenbraten ins Gefängnis. Und auch damit war er immerhin zufrieden. Ende von Abschnitt 47.